Die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel »Ekelerregende politische Hure«. Am 8. März, so hieß es im Kommentar, behauptete die Vertreterin der USA in der ONU, Haley, auf einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates, auf der die Gegenmaßnahme gegen den Start der ballistischen Raketen in der TVIA besprochen wurde, dass sie Nordkorea verurteile und es keine Verhandlungen geben werde. Sie verletzte sogar böswillig die höchste Würde der Republik, indem sie redete, dass die USA nicht mit einem vernünftigen Mann zu tun hätten. Mit diesen sowjetischen Worten hat sich Haley als eine unreife Politikerin und Diplomatin gezeigt, die keine Fähigkeit zur Analyse und Beurteilung der objektiven Realität und kein elementares und sprachliches Äußerungsvermögen besitzt. Für ihr politisches Ziel hatte sich Haley in der Vergangenheit in eine Weise umgeformt. 2010 hatte sie bei den Bundesstaatsgouverneurwahlen von den Spendern heimlich Gelder bekommen und diese Tatsache verborgen, wofür sie Geldstrafe erhielt. So ist sie eine politische Betrügerin und Verbrecherin. Auch bei den Präsidentenwahlkämpfen im vergangenen Jahr war sie entschieden gegen den jetzigen Besitzer des Weißen Hauses. Aber als der gegenwärtige Machthaber zum Präsidenten wurde, machte sie Gesinnungswandel, trat in seine Reihe ein und gewann schließlich das Amt der Vertreterin der USA in der ONU. Diese einmalige politische Prostituierte kann sogar das Chamäleon in den Schatten stellen. Ohne Gewissen und Moral folgte sie bisher nur der Karriere, dem Geld und dieser und jeder Seite. Dabei wurde sie ein Dummkopf, der nicht einmal beurteilen kann, was realistisch ist und was nicht, was vernünftig ist und was nicht. Die Demokratische Volksrepublik Korea hat gar kein Interesse daran, mit dem Abschaum der Menschheit wie Haley zu verhandeln, die ohne elementarste Ahnung von der Vernunft blabla redet. Das war Kommentar der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur.